und die Touristen nerven immer noch. Was mit dem alten MIC, trank ich ganz gern gemütlichen Tee. Dann geh ich weiter am Dom vorbei, am Hopper plötzlich Polizei. Ich fühl mich gut. Ich steh halt auf Trier. Ich fühl mich gut. Auch wenn ich Trier. Ich fühl mich gut, auch wenn ich friere.